Die Arbeiterpartei Ungarns fragte am 19. Juli auf ihrer Internet-Homepage das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Il-sung über den historischen Sieg im Vaterländischen Befreiungskrieg und die Aufgaben der Volksarmee.